das schönste Mädel am Ballermann. Bierbauch, Baby, du kannst so sexy saufen. Bierbauch, Baby, ob Bielefeld oder Palmenstrand. Bierbauch, Baby, lass noch 2 Liter kaufen. Ich seh dich drüben an der Bar, wie ein Fässchen stehst du da. Süßer Bierbauch über deinem String, weich und sexy, genau mein Ding. Komm, Baby, komm, Baby, schüttel dein Speck, baller mit mir 2 Kurze weg. Scheiß komplett auf Modelmaße, du hast immer Massephase. Oh, Cerveza, para sexy, sexy Chica, Mega Bomba, und aus Ress und Prost. Bierbauch, Baby, du bist das schönste Mädel am Ballermann. Bierbauch, Baby, du kannst so sexy saufen. Bierbauch, Baby, ob Bielefeld oder Palmenstrand. Bierbauch, Baby, lass noch 2 Liter kaufen. Körperbau wie ein Kugelfisch, ich find dich total erotisch. Komm, Baby, komm, bitte glaube mir, du bist so sexy mit deinem Bier. Meine kleine Zuckerschnute, ob Bier oder Wein, du kippst alles rein. Oh, Cerveza, para sexy, sexy Chica, Mega Bomba, und aus Ress und Prost. Bierbauch, Baby, du bist das schönste Mädel am Ballermann. Bierbauch, Baby, du kannst so sexy saufen. Bierbauch, Baby, ob Bielefeld oder Palmenstrand. Bierbauch, Baby, lass noch 2 Liter kaufen. Oh, Cerveza, para sexy, sexy Chica, Mega Bomba, und aus Ress und Prost. Bierbauch, Baby, du bist das schönste Mädel am Ballermann. Bierbauch, Baby, du kannst so sexy saufen. Bierbauch, Baby, ob Bielefeld oder Palmenstrand. Bierbauch, Baby, lass noch 2 Liter kaufen. Komm, Baby, geh nach links. Komm, Baby, geh nach rechts. Komm, Baby, geh nach vorn und trink noch mal ein Doppelhorn. Komm, Baby, geh nach links. Komm, Baby, geh nach rechts. Komm, Baby, geh nach vorn und trink noch mal ein Doppelhorn.